N-Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 2: Mariana Balcom. Silvia Bovenschen schreibt in Älter werden Notizen. Was habe ich mit diesem Lügengespinst meiner erinnerten Ich-Legende zu tun? Ich glaube eigentlich nicht an diese Ich-Behauptungen. Und muss doch bis zu einem gewissen Grade an sie glauben, um überhaupt zurückdenken zu können. Noch vor 10 Jahren waren mir andere Erinnerungen bedeutsam. Ich bin ganz sicher. Kann mich aber nicht mehr an die damalige Auswahl meiner kleinen Ich-Geschichten erinnern. Ich bin ein bündelndes, rückkoppelndes Als-Ob, das sich eine fragwürdige Erinnerungsgeschichte schafft, um dann aus ihr zu bestehen. Die Erfindung des eigenen Lebens mag man als Gegebenheit oder Notwendigkeit hinnehmen oder auch als bewusstes Spiel genießen. Anne Lister etwa inszenierte sich Tag für Tag. Ihren Liebhaberinnen gegenüber warf sie sich in die Pose des größten Frauenverführers der Epoche, Lord Byron. Gern verschenkte sie seine Gedichte. In ihrem Tagebuch erschrieb sie sich eine Wirklichkeit jenseits aller Wahrscheinlichkeit. Die notorische Frauenheldin, die buchstäblich jedem Rock hinterherrannte, erfand sich im täglichen Akt des Schreibens als romantisch Liebende. Ewig Betrogene. Wie hätte ich sie angebetet, hätte sie nur mehr von dem himmlischen Wesen gehabt, für das ich sie hielt? Kein Gedanke, kein Wort, kein Blick wären abgeschweift. Rechtfertigte sie ihre Untreue gegenüber Mariana Balcom vor sich selbst. Aber meine Gefühle werden in dieser Welt nie erwidert werden. Sie plante sogar einen Briefroman, in dem sie ihre Liebesaffären mit anderen Frauen heterosexualisieren und selbst unter dem Pseudonym Constant Juror auftreten wollte. Also als ständig Leidender. Hätte ich doch nur eine verwandte Seele, die mich liebte. Ich habe keine und fühle mich einsam. Diese Klage wurde im Herbst 1819 zum Refrain. In dieser Stimmung erreichte Anne einen Brief Marianas mit dem Vorschlag, sie für eine Nacht zu treffen. Anne hatte Mariana fast 2 Jahre nicht gesehen. Wir gingen zu Bett. Sie schien einen Kuss zu wollen. Ich schenkte ihr mehr als das. Tränen schossen mir in die Augen. Ich fühlte, ich weiß nicht was. Sie merkte, dass ich sehr aufgewühlt war. Bitte nicht. Bitte nicht weinen. Sonst werde ich auch damit anfangen. Sie ahnte nicht, was in mir vorging. Das waren keine Tränen der Rührung. Ich fühlte, dass sie einem anderen Mann gehört. Mir schauderte bei dem Gedanken. Was ist Marianas Ehe anderes als gesetzliche Prostitution? Und ach, was ist dann ihre Vereinigung mit mir? Ist ihr Verlangen größer als ihre Sittlichkeit? Ich sehne mich nach Romantik. Sie reinigt unsere Triebe am edelsten und bewahrt uns am sichersten vor der Ausschweifung. An dem Kuss, den sie mir schenkte, merkte ich, dass sie mich wie je zärtlich liebt. Nach und nach schienen wir einzuschlafen, aber nach und nach merkte ich auch, dass sie noch einen weiteren Kuss wollte. Komm noch mal ein bisschen her, Freddy. Eine Weile tat ich so, als sei ich eingeschlafen. Tatsächlich war es mir nicht recht. Doch bald schon stand ich ein zweites Mal auf, zog mich noch einmal aus, legte mich abermals zu ihr und trotz allem schenkte sie mir tiefe Befriedigung. Während wir uns liebten, beschwor sie mich, ihr treu zu sein, mich als verheiratet zu betrachten und mich gegenüber anderen Frauen stets so zu verhalten, als sei ich ihr Ehemann. Anne erklärte sich einverstanden und nahm sich vor, fortan zu denken und zu handeln, als wäre sie tatsächlich mein Weib. Als Mariana sich jedoch ein bindendes Versprechen wünschte, sagte ich, ich würde alles tun oder versprechen, aber sie brauche kein weiteres Versprechen als das, was mein Herz ihr in diesem Moment gab. Ich versprach ihr nichts. In diesem Bewusstsein fuhr Anne am 5. Oktober 1820 nach Langton Hall zu Isabella, die kürzlich ihren Vater verloren hatte. Dort versuchte schon Mary Valance, die Trauernde zu trösten. Hättest du Isabella geheiratet, wenn sie ein Mann gewesen wäre? Sie war überrascht, mein Nein zu hören. Sie dachte scheinbar, Isabella habe mir gegenüber immer den Mann gespielt. Ich denke, sie ist jetzt aufgeklärt. Nach 6 Tagen voller Blicke, Scherze und kleiner Zweideutigkeiten forderte Miss Valance Anne auf, sie spät nachts in ihrem Zimmer zu besuchen. Sie war allein. Und obwohl ihre Kammerjungfer hereinkam, flüsterte sie mir zu, ich solle bleiben. Fing an, sie zu reiben. Da platzte die nachtfertige Isabella herein. Auf der Suche nach Anne, die eigentlich Zimmer und Bett mit ihr teilte. Wurde Isabella los und blieb bis Mitternacht bei Miss Valance. Sie sagt, sie hätte Beschwerden, es hätte mit den Nerven zu tun. Das stimmt und ich bin die beste Ärztin. Ich fand bald heraus, was ihr fehlt und küsste sie tief mit Zunge, während ich die 3 Finger meiner rechten Hand so tief in sie hineinstieß wie nur möglich. Konnte genau die Eierstöcke fühlen. Sie war bereit und weit und wie wenn es keine Jungfräulichkeit zu überwinden gelte. Ich redete sanft und fragte sie, ob sie mich ein bisschen lieb habe. Sie sagte ja und fing an zu wimmern. Ich bin es nicht wert. Ich bin es nicht wert. Und schickte mich zu Isabella. Ich sagte, ich käme zurück, wenn Isabella eingeschlafen sei. Ich glaube, das störte Miss Valance nicht wirklich, auch wenn sie nochmals schwach wimmerte. Auf meine Liebe kann man verzichten. Isabella hatte Augen im Kopf. Nachdem sie bereits Mariana an Anne verloren hatte, spannte Anne ihr jetzt Mary Valance aus. Kurz darauf widmete sich Anne einem neuen Gast. Ihrer alten Flamme und Marianas Schwester, Nance Bellcombe. Dass Isabella um ihren Vater trauerte, verleitete Anne nicht zur Rücksichtnahme. Ging nach dem Dinner in Nans Zimmer und blieb 2 Stunden. Zuerst ziemlich liebhabermäßig, erinnerte sie an früher. Ich glaube, ich könnte sie wieder haben, trotz allem, was sie sagt. Wenn ich mir die Mühe machen wollte. Ich will nicht. Es ist falsch. Aber sie gibt zu, mich zu lieben. Sie ließ mich ihre Brüste küssen. Aber weder sie noch ihr Zimmer sagten meiner Nase zu. Ich konnte nicht anders, als sie mit Miss Valance zu vergleichen. Und spürte kein starkes Verlangen, wirklich bei ihr zu landen. Schließlich sagte sie, jetzt strengst du dich so an, meinst damit aber vielleicht gar nichts. Natürlich stritt ich das ab und bat sie, mich doch zu versuchen. Aber mit etwas schlechtem Gewissen. Kurz vor Weihnachten traf der nächste Gast ein. Ich hatte nur Augen für sie. Harriet Milne, geborene Bellcombe, eine weitere Schwester Marianas. Zur Schlafenszeit blieb ich fast 1/2 Stunde in Mrs. Milnes Zimmer. Danach fast 1 Stunde mit Nance Bellcombe. Sie sprach von meiner Aufmerksamkeit für Mrs. Milne und sicher sei das auch Miss Valance nicht entgangen, die so fühle wie sie. Ich sagte, ich könne nichts dafür. Mrs. Milne fasziniere mich eben. Ging dann 1/2 Stunde zu Miss Valance, bekam heraus, dass sie ein bisschen eifersüchtig war. Nance, die mich in ihrem Zimmer zurückerwartet hatte, kam in meines und blieb fast, bis ich ins Bett ging. Ihre Liebe zu mir wird so offensichtlich, wie ich es mir nur wünschen kann. Die einzige, mit der Anne in dieser Nacht nichts anzubahnen, zu sondieren oder zu tun hatte, war Isabella. Wegen meiner Vereinigung mit Miss Valance habe ich kein schlechtes Gewissen. Sie gab mir wahrlich einen Freibrief. Mit Harriet und Nance reiste er nach York, wo sie bei den Bellcombes abstieg. Und zwar in Nans Zimmer. Die leicht zu überreden war, mit mir zu schlafen. Eine Woche lang nahmen sie ihre Liebschaft wieder auf. Dann kehrte Anne nach Hause zurück. Ich werde nicht mehr viel an sie denken, sondern so gut ich kann aus der Geschichte wieder herausfinden. Betrübt und reumütig überhaupt hineingefunden zu haben. Gott verzeihe mir. Hoffentlich wird Mariana es nie herausfinden. Damit Mariana keinen Verdacht schöpfte, schrieb Anne ihr in 4-stündiger Arbeit einen höchst gefühlvollen Brief, so empfindsam wie lange nicht mehr. Kurz nachdem sie mit 4 Frauen gleichzeitig geflirtet und mit 3 geschlafen hatte, versicherte sie Mariana, sie so heiß zu lieben wie je. Ja, Mariana, du kannst nicht an der Liebe zweifeln von einer, die auf dich so lange und geduldig gewartet hat. Du vermagst es, mir alles Glück zu schenken, das ich mir wünsche. Von dir an dein Herz gepresst, das mir gehört, dort gehegt und liebkost, werde ich beständig sein und von diesem Moment an nie den Wunsch nach einer anderen als meiner Frau verspüren. Listig datierte Anne diesen Treueschwur in die Zukunft und begrenzte ihn auf die Momente, in denen sie in Marianas Armen lag. Mariana suchte eine neue Verbindlichkeit zwischen ihnen, weil Charles sich weigerte, sie über seinen Tod hinaus finanziell zu versorgen, sollte sie ihm keinen Sohn schenken. Gesetzliche Erbansprüche an ihn hatte sie keine, und bei ihrer Hochzeit hatte sie zugunsten ihrer unverheirateten Schwestern auf ihr väterliches Erbe verzichtet. Da bereits Charles' erste Ehe kinderlos geblieben war, hatte Mariana ernsthaft darüber nachgedacht, sich verkleidet zu prostituieren und sich von irgendeinem Mann ohne solche Unzulänglichkeiten schwängern zu lassen, nur um ihre eigene Position als Mutter des Erben von Lawton zu festigen. Ich weiß, der Vorschlag kam ursprünglich von mir, aber sie versteifte sich darauf, bis ich heftig Einspruch erhob, schockiert, wie sie so einen Einfall ernsthaft verfolgen kann. Wo blieb ihr Anstand? Ende Juli 1821 trafen sich Mariana und Anne in Staffordshire. Beide waren nervös. Hatten sie sich doch über ein Jahr nicht gesehen. Anne brauchte 2 Gläser Wein, um sich auf den Anblick ihrer Geliebten vorzubereiten. Die gut aussah. Viel besser als beim letzten Mal. Wie überall bezogen die beiden Frauen ein gemeinsames Zimmer. In der ersten Nacht machten sie kein Auge zu. Mariana wollte, dass Anne ihr Versprechen wiederholte, bevor sie sich liebten. Irgendwie schafften wir keinen guten Kuss. Ich verweigerte jedes Versprechen, bis ich sie als mein Weib erkannt hatte. Versuchte es ein zweites Mal. Gelang besser. Und dann banden wir uns unwiderruflich und für immer aneinander. Und als Zeichen streifte ich ihr den goldenen Ring über, den ich ihr vor mehreren Jahren gegeben habe, und auch ihren Trauring, den sie seit ihrer Hochzeit nicht abgelegt hat. Und der ja nicht der von Charles, sondern der von Anne war. Sie scheint mir ergeben. Und ich kann und werde ihr jetzt trauen. Sind wir das nächste Mal zusammen in Shipton, wollen wir unser Versprechen der gegenseitigen Treue feierlich bekräftigen, indem wir zusammen das Abendmahl einnehmen. Eine Woche genossen Anne und Mariana ihre Flitterwochen. Dann kam die Kutsche von Lawton Hall, um Mariana abzuholen. Sie und Anne verabredeten, jeden Morgen um 11:15 ein Kapitel im Neuen Testament zu lesen. Um einmal am Tag, trotz ihrer räumlichen Entfernung, gleichzeitig dasselbe zu tun und aneinander zu denken. Anne blieb noch ein paar Tage. Nachts verspürte sie ein merkwürdiges, recht heißes Jucken um die Scham. Kann Charles Mariana eine Geschlechtskrankheit übertragen haben? Isabella kam in die Stadt. Anne begleitete Isabella in ihren Gasthof, den Black Swan. Und schlief mit ihr. Ein Kuss von Isabella, sowohl gestern Nacht wie heute Morgen. Aber viel Lust bereitet sie mir nicht. Mein Herz gehört Mariana. Und nur mit ihr erlebe ich wahre Lust. Ich hoffe, ich habe Isabella nicht angesteckt. Als ich anbot, mit ihr zu schlafen, hatte ich es vergessen und später konnte ich nicht mehr zurück. Isabella ist liebevoll, scheint sich hier wohl zu fühlen und ist ruhiger als früher. Nur der Gedanke, mit ihr ins Bett zu gehen, macht mich mehr als melancholisch. Ich kann mich ihr gegenüber überhaupt nicht erwärmen. Sie sagte, sie würde nächstes Jahr wiederkommen. Ich hoffe nicht. Ich bin ohne sie viel glücklicher und freue mich, dass sie weg ist. Anne hatte ihren Onkel immer wieder daran erinnert, dass sie 1815 als Erbin von Shipton Hall in Aussicht genommen worden war. Ich sagte, letzten Endes wolle ich den gesamten Besitz übernehmen. Wie? Alles? Ja, alles. Ich weiß, dass mein Onkel weder von Frauen sonderlich viel hält, noch davon, ihnen Landgüter zu vermachen. Wäre ich anders, als ich bin, würde er mir seines nicht vererben. Sie versicherte ihm daher, nie zu heiraten, Shipton Hall also nicht in fremde Hände gelangen zu lassen, und deutete sogar ihre Hoffnung an, Mariana würde eines Tages das blaue Zimmer beziehen. Will sagen, mit mir leben. Mit mir leben. Anne Anne hatte sich an der Seite ihres Onkels als so tüchtige Gutsverwalterin erwiesen, dass ihr Onkel sie im Juni 1822 testamentarisch als Erbin einsetzte. Bei der nächsten Begegnung mit Mariana war Anne, obwohl wir uns freuten, uns zu sehen, irgendwie trübsinnig. Zwei Küsse letzte Nacht. Der eine fast gleich nach dem anderen, bevor wir einschliefen. Sie fragte Mariana, wie lange es ihrer Meinung nach noch dauern würde, bis wir zusammenleben würden. Doch sie drückte sich um die Antwort. Ich fühle mich befangen. Ich fühle mich befangen und will über dieses Thema nicht einmal vor uns selbst offen sprechen. Obwohl ich ihn nicht liebe, kann ich aus Gründen des Anstands und der Dankbarkeit nicht seinen Tod berechnen. Höchstens ganz allgemein. Außerdem erzählte Mariana ihr von einem Mr. Powis, der ihr gut gefiel. Das alles machte einen gewaltigen Eindruck auf mich. Und ich weiß auch nicht, aber es geht mir nach. Sie schien mich wie eh und je zu lieben, merkte aber gar nicht, dass ich die ganze Nacht von unterdrückten Schluchzern geschüttelt wurde. Oder es war ihr egal. Ich weiß auch nicht. Aber der Zweifel nagt an mir. Schließlich hat sie mich nun einmal betrogen. Dass sie selbst neben Mariana stets 1 bis 3 Liebschaften hatte, ließ sie nicht an ihrer eigenen Beständigkeit zweifeln. So oder so. Das Treffen mit Mariana hat mir nicht gut getan. Wenn du in meinem Arm schläfst, dann steht die Zeit still. Wenn du dann wieder von mir gehst, weiß ich nicht, ich will, dass du bleibst und mich dir einverleibst. Auf einer Rundreise durch Wales markierten die berühmten Ladies von Llangollen das heimliche Ziel von Annes Reise. Llangollen war Wohnort von Lady Eleanor Butler und Miss Sarah Ponsonby. In einer regnerischen Märznacht 1778 hatten sie miteinander durchbrennen wollen, waren jedoch erwischt worden. Nach 2-monatigen Verhandlungen ließen ihre Familien sie zwar ziehen, gaben ihnen aber nur wenig Geld mit. In Llangollen mieteten sie ein schlichtes Cottage. 50 Jahre sollten sie hier zusammen leben und gärtnern. Über den Fluchtversuch der beiden Frauen sowie über ihr Leben in ländlicher Idylle wusste die Welt seit dem 24. Juli 1790 Bescheid, als die General Evening Post ihre Geschichte abdruckte. Beide kleideten sich noch wesentlich auffälliger als Anne Lister. Sowohl Eleanor wie Sarah trugen dunkle Herrenjackets, gestärkte steife Herrenkragen mit Halsbinde und schwarze Zylinderhüte. Beide trugen ihr Haar kurz, dafür stark gepudert, was längst aus der Mode gekommen war. Solche Exzentrik an einem abgelegenen Ort weckte die Neugier der Besucher, die sich bald in wachsender Zahl einfanden. Sir Walter Scott, Wordsworth, Madame de Genlis und der britische Hochadel gaben sich die Klinke in die Hand. Unverhofft gelang den Ladies ein Kunstgriff, der ihnen das konkrete und gesellschaftliche Überleben sicherte. Sie kaschierten ihre faktische Armut als bewussten Rückzug in ein von Rousseau inspiriertes Leben mit der Natur. Und ihre unbotmäßige Liebe stilisierten sie zum Ideal einer romantischen Freundschaft. Inniger, freier und daher erhabener als jede heterosexuelle Ehe. Was als Flucht und Exil begonnen hatte, entwickelte sich zum Inbegriff eines philosophisch überhöhten, beneidenswerten Lebensideals, zu einem Besuchermagneten und Geschäftsmodell. Die Ladies von Llangollen wurden eine Sehenswürdigkeit ersten Ranges und verschmolzen mit Haus und Garten zu einem einmaligen Gesamtkunstwerk. Nach einem Vortrag, den ich in Moskau über Enlister halten darf, will man wissen, wie lange Suzette und ich zusammen sind. Bald 19 Jahre. Begeistertes Gemurmel. Und sind wir verheiratet? Auf die Antwort erhalten wir donnernden Applaus. Suzette und ich gucken uns überrascht an. Naja, also das richtige Wort sei verpartnert. Das sei zu Beginn schon Ehe zweiter Klasse gewesen. Aber mittlerweile seien wir dank mehrerer Urteile unseres Verfassungsgerichts in fast allen Belangen gleichgestellt. Die Mitfreude des Publikums ist überwältigend, ja rührend. Und ich muss an eben jenen Moment in Anne Listers Leben denken, als sie 1822 die Ladies von Llangollen besuchte. Hoffnung. Mitten auf der Wolga piepst mein Telefon. Im Display leuchtet eine SMS. Liebe Angela, die Ehe für alle ist durch. Der Bundestag hat gerade abgestimmt. Aloha, juhu, euphorische Grüße von Annette. Ehe für alle im Bundestag. Ehe für alle im Bundestag. Suzette sucht in ihrem Smartphone das Internet ab. Staunend lesen wir, was sich innerhalb weniger Tage in Deutschland ereignet hat. Am Montag überrascht die Bundeskanzlerin mit einem verklausulierten Satz. Und deshalb möchte ich gerne die Diskussion mehr in die Situation führen, dass wir... Eins wünsche ich mir mehr als alles andere. Ohne dieses eine kann ich auf dieser Welt nicht glücklich sein. Ich bin nicht dafür gemacht, allein zu leben. Ich muss eine Gefährtin um mich haben. Im Lieben und geliebt werden würde ich mein Glück finden. Im Lieben und geliebt werden würde ich mein Glück finden. Eins wünsche ich mir mehr als alles andere. Ohne dieses eine kann ich auf dieser Welt nicht glücklich sein. Ich bin nicht dafür gemacht, allein zu leben. Ich muss eine Gefährtin um mich haben. Im Lieben und geliebt werden würde ich mein Glück finden. Wenn Mariana demnächst in der Postkutsche durch Halifax kam, sollte Anne einsteigen und mitfahren. Am Morgen des 19. August 1823 wusste sie vor Spannung und Ungeduld nicht wohin mit sich und beschloss, der Kutsche entgegenzuwandern. Im Nieselregen verließ sie Shipton Hall ohne Frühstück gegen 7.30 Uhr und marschierte im Sturmschritt 17 Kilometer hoch ins Moor zum sogenannten Blackstone Edge, einem dramatischen Felshang, wo sie nach 3 Stunden und 10 Minuten auf die Kutsche traf. An nichts denkend als die Freude, Mariana zu sehen, gab Anne, verstrubbelt und verschwitzt, dem Kutscher ein Zeichen zum Halten, verkündete ihm stolz und atemlos, sie sei von Halifax aus hergewandert, öffnete den Verschlag, stürzte die 3 Tritte hoch und ließ sich zu Mariana und ihrer Schwester Lou in den Sitz fallen. Mariana erstarrte vor Entsetzen. Wir waren doch in Halifax verabredet. Warum habe ich gesagt, ich sei von Shipton hergelaufen? Und wie hastig ich sprach. Warum bist du uns so weit entgegengekommen? Und warum zu Fuß? Anne stieß aufgeregt Erklärungen hervor. Der vergiftete Pfeil traf mich ins Herz. Anne schwieg 5 Minuten, um sich zu fassen. Eigentlich wollte ich mit dir nach Scarborough. Aber so? Du regst mich nur auf. Meine Gefühle... Halt den Mund. Das späte Frühstück, das sie unterwegs einnahm, kam ihr wieder hoch. Diese Sache mit den 3 Stufen. spukt mir wie ein Gespenst durch den Kopf. Ich kann sie mir einfach nicht aus dem Sinn schlagen. Morgens ist es mein erster und abends mein letzter Gedanke. Ich wache eifersüchtig über deinen guten Ruf und will nicht, dass du Aufsehen erregst. Nicht einmal bei einem Wagenknecht. Dieser Satz empörte Anne so sehr, dass sie ihn gleich dreimal in ihrem Tagebuch zitierte. Diese Sache mit den drei Stufen. Ihr rüstiger Marsch zum Blackstone Edge hatte bereits die Runde gemacht. Alles in allem. Möchtest du mich anders haben? Ja. Ja. Ich hätte dich gern weiblicher. Gerade vorhin hatte sie mir gesagt, dass ich einen Damenbart bekomme. Als es mir zum ersten Mal auffiel, ist mir schlecht geworden. Ich ging nicht darauf ein und sagte nur, ich würde alles tun, was sie wolle. In Halifax gaben Anne die einfacheren Leute den Spitznamen Gentleman Jack und meinten mit Jack auch Cal. Manche empfanden Anne als Provokation. Leute, an denen ich vorbeigehe, machen häufig Bemerkungen, wie sehr ich einem Mann gleiche. Oben an der Canary Lane sagten drei Männer wie üblich, das ist ja ein Mann. Und einer fragte, steht dein Schwanz? Zurück in Halifax alarmierte sie eine Nachricht von Isabella. Seit letztem Freitag bin ich sehr krank. Fluor albus, starker weißer Ausfluss. Das traf mich wie der Schlag. Mein Herz sank mir angesichts dessen, was ich ihr so unvermutet angetan habe. Unvermutet? Seit 2 Jahren schlief Anne trotz ihrer Bedenken mit Isabella. Mein Gewissen zwickte mich heftig. Oh, Marianna, Marianna, was hast du getan? Klagte Anne ihre andere Frau an, die Isabella bestimmt nicht angesteckt hatte. Sie hat keine Hoffnung, diese Beschwerden je wieder loszuwerden, die sie sehr einschränken. Arme Isabella. Anne litt nun bereits seit 3 Jahren an der Geschlechtskrankheit. So schmerzhaft wie vergeblich probierte sie es mit Blutegeln auf dem Rücken. Schließlich sah Anne sich gezwungen, sich ihrem Onkel und ihrer Tante zu eröffnen. Letztere hatte sie oft sorgenvoll befragt und sich von der Magd Annes ausflussgetränkte Bettlaken zeigen lassen. Tante Anne hat sich alles ruhig angehört. Glücklicherweise glaubt sie, man hole sich solche Beschwerden auf dem Örtchen oder wenn man sich ein Glas teilt und so weiter. Geschwächt von ihren Beschwerden saß sie im kalten, feuchten und zugigen Shipton Hall, sogar im Hochsommer eingehüllt in eine Wolldecke in ihrem Zimmer. Anne Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Folge 2, Marianna Balcombe. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele, Bettina Hoppe als Anne Lister und Valerie Ceplanova als Marianna Balcombe. In weiteren Rollen Altin Emini, Pirmin Sedelmeier, Katharina Schakina und Oda Zuschneid. Musik Hans-Peter Kuhn. Gesang Anna Clementi. Dramaturgie Cordula Huth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth.